Nun lieg ich alleine hier in meinem Sarg, fortan krepiert. Alles so leer, so blass, so verdammt schwarz-weiß, alle Farben neutralisiert. Spule die Zeit zurück, nur einzelne Szenen. Bin ich verrückt, schlage gegen die Sackdecke, doch sie bewegt sich kein Stück. Spüre, wie die Platzangst meinen Verstand völlig desorientiert. Einzelne Bilder, sie wollte mich fangen, nachdem ich auf sie mit ihren Waffen einschlug. Shotgun, Shotgun, Rachefeldzug. Keine Liebe für mich, war nur Außenseiter ohne Ansehen in eurer dreckigen Welt. Jetzt komm ich mit der Anker 7 und finde ich und zeige, wie diese Welt zusammenfällt. Ihr wolltet mich ausstoßen, wolltet mich verraten. Ich hab auf euch geschossen, Verstand im Leichenwagen. Das hab ich nur davon, gestoßen von dem Thron. Mit Grimm werde ich sie strafen. Haut und Kommunikation. Offenbar kennt ihr mich nicht, niemand tut dies, sogar nicht ich. Wer bin ich, weiß ich doch selbst noch nicht. Verwirrt bin ich absichtlich. Ihr werdet mich kennenlernen, vertraut mir doch bitte nur ein einziges Mal. Ja, es stimmt, ich bin nur sonderbar, nur anormal, einfacher Selbstbar. Dann kommen die Bilder wieder von den immer nur wiederkehrenden höllischen Schmerzen. Als ich mich selbst geritzt, verletzt, das Blut gespritzt, aufgeschlitzt. Meine Vene nur pumpen und arbeiten. Wer treibt uns in den Wahnsinn? Nahm ich die Klinge und setzte sie an meinen Hals. Das Gefühl war einfach nur wunderbar. Ihr wolltet mich ausstoßen, wolltet mich verraten. Ich hab auf euch geschossen, Verstand im Leichenwagen. Das hab ich nun davon, gestoßen von dem Thron. Mit Grimm werde ich sie strafen. Haut und Kommunikation. Ihr wolltet mich ausstoßen, wolltet mich verraten. Ich hab auf euch geschossen, Verstand im Leichenwagen. Das hab ich nun davon. Sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe.